der Gouverneur ist zu perfekt. Basiert auf Asimovs weltberühmter Kurzgeschichtensammlung I, Robot, die 1950 erschien. Was kann ich für Sie tun, junger Mann? Frau Dr. Calvin, ich habe eine Bitte an Sie. Wir bereiten das Buch des Jahres 2057 vor. Sie wissen, die jährliche Ergänzung unserer Enzyklopädie. Wären Sie bereit, einen Beitrag über die Robots für uns zu schreiben und dieses ganze Kapitel auf den neuesten Stand zu bringen? Oh, Sie ahnen nicht, was Sie da von mir verlangen, Sir. Ich bin gerade im Begriff, mich zur Ruhe zu setzen. Ich bin 75, vergessen Sie das nicht. Im nächsten Monat gehe ich in Pension. Und da wollen Sie mir eine solche Arbeit aufbürden. Aber niemand ist auf diesem Gebiet so kompetent wie Sie, Madame. 50 Jahre Erfahrung als Robotpsychologin, das will etwas heißen. Sehr schmeichelhaft, aber... Sie haben hier in der Robot Company die ganze Entwicklung aus nächster Nähe beobachten können. Von der Erfindung des positronischen Gehirns und den ersten sprechenden Robots bis zu den modernsten Denkmaschinen, die heute die Welt regieren helfen. Ein weites Feld, ja. Wer hätte das gedacht vor 50 Jahren? Wie alt sind Sie, junger Mann? 26, Madame. Dann haben Sie also keine Ahnung, wie die Welt ohne Robots einmal ausgesehen hat. Schwer vorstellbar, wie? Eine Zeit, in der die Menschheit dem Universum allein gegenüberstand. Ohne diese Geschöpfe, die uns heute helfen, auf dem Merkur, dem Mars und überall. Geschöpfe, die stärker sind als wir selbst und trotzdem uns völlig ergeben. Mit anderen Worten, die Menschheit ist nicht mehr allein, wie Stephen Byerly einmal ausgedrückt hat. Stephen Byerly, der erste Weltkoordinator, den wir vor einem Jahr begraben haben. Ja, ein kluger und verdienstvoller Mann. Er hat erst den richtigen Gebrauch gemacht von den Möglichkeiten der Robotik. Er hat sie voll ausgeschöpft, weil er wusste, dass eine weltweite Planung und Kontrolle nur so möglich war. Dass es heute keine Hungersnöte und keine Kriege mehr gibt, das verdankt die Menschheit einzig und allein Stephen Byerly und den Denkmaschinen. Haben Sie ihn persönlich gekannt, Madame? Ja, ich habe ihn kennengelernt, als er sich im Jahre 2032 zum ersten Mal um ein öffentliches Amt bewarb. Damals wurde er Gouverneur, nicht wahr? Ganz recht, junger Mann. Aber wie er es wurde, das ist eine Geschichte für sich. Ich war sogar daran beteiligt. Ja, nur ganz am Rande. Es war der merkwürdigste Wahlkampf, den ich jemals erlebt habe. Sein Gegner war Francis Quinn, ein Politiker der neuen Schule, wie es damals hieß. Aber diese Schule hat es meines Wissens auch schon im alten Griechenland gegeben und vermutlich auch in Babylon, kurz gesagt einer von denen, die mit allen Wassern gewaschen sind. Er erschien eines Tages bei Alfred Lenning, unserem früheren Generaldirektor, der nach seiner Pensionierung immer noch als Berater der Robot Company tätig war. Was verschafft mir das Vergnügen, Mr. Quinn? Ich wollte Sie um ein paar Informationen bitten, Dr. Lenning. Es handelt sich um eine Sache, die die Robot Company angeht. Oh, ich weiß nicht, ob Sie da bei mir an der richtigen Adresse sind. Ich habe nur noch ein lockeres Verhältnis zur Firma, wie Sie wissen. Aber bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Zigarre. Dankeschön, gerne. Also, um es vorweg zu sagen, die Angelegenheit ist heikel. Deshalb möchte ich sie zunächst mit Ihnen besprechen. Sie hat auch einen politischen Aspekt. Übrigens, Sie kennen doch wahrscheinlich Stephen Byerly. Persönlich nicht, aber ich habe von ihm gehört. Mhm. Vielleicht haben Sie die Absicht, ihm bei der nächsten Wahl Ihre Stimme zu geben. Das weiß ich noch nicht, Mr. Quinn. Ich bin politisch nicht auf dem Laufenden. Ich weiß nicht einmal, dass er kandidiert. Sie meinen doch den Staatsanwalt Byerly. Mhm. Ja, ganz recht. Es könnte sein, dass er unser nächster Gouverneur wird, obwohl er politisch... Entschuldigen Sie, aber es wäre mir lieb, wenn wir gleich zur Sache kommen könnten. Wir sind schon mittendrin, Dr. Lenning. Es liegt in meinem Interesse, dass Mr. Byerly Staatsanwalt bleibt. Ach, dass er nicht Gouverneur wird. Das wollen Sie doch eigentlich sagen. Bitte. Stimmt auch. Und es dürfte in Ihrem Interesse liegen, mir dabei zu helfen. In meinem Interesse? Ja. Wie soll ich das verstehen? Nun, vielleicht sagen wir besser im Interesse der Robot Company. Ich wende mich an Sie, Dr. Lenning, weil ich weiß, dass Sie dort auch heute noch ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Man hört auf Sie. Andererseits sind Ihre Beziehungen zur Firma nicht mehr so eng, als dass Sie nicht völlige Handlungsfreiheit besäßen, selbst wenn Sie, wie soll ich sagen, nun, wenn Sie ausnahmsweise einmal einen etwas unorthodoxen Gebrauch davon machen würden. weiß immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Quinn. Ich sagte schon, es ist eine heikle Angelegenheit. Mr. Byerly ist, wie Sie wissen, eine recht eigenartige Persönlichkeit, im Grunde ein Einzelgänger, aber sehr lebendig und dynamisch. Vor 3 Jahren war er noch völlig unbekannt, jetzt kennt ihn jeder. Ja, ein energischer und sehr tüchtiger Mann, das lässt sich nicht bestreiten. Ganz gewiss der fähigste Staatsanwalt, der mir je begegnet ist. Unglücklicherweise ist er nicht mein Freund. Ich verstehe. Im vergangenen Jahr hatte ich Gelegenheit, seine Vergangenheit zu überprüfen. Ja, manchmal ist es ganz nützlich, das Vorleben sogenannter Reformpolitiker etwas genauer kennenzulernen. Ja, wenn Sie wüssten, wie oft das schon geholfen hat. Und? Hat es in diesem Fall auch geholfen? Nein, die Vergangenheit von Mr. Byerly war wenig bemerkenswert. Er verbrachte seine Jugend in einer Kleinstadt und besuchte dann die Universität, zwischendurch einen Autounfall, von dem er sich nur langsam erholte, dann Vorbereitung auf das Examen, anschließend Übersiedlung nach New York, Rechtsanwalt, Staatsanwalt. Ja, das war alles, was ich damals feststellen konnte. Ganz anders sein gegenwärtiges Leben. Tja, das ist bemerkenswert. Oder finden Sie es etwa nicht bemerkenswert, dass unser Staatsanwalt nicht trinkt? Na, hören Sie, wenn jemand keinen Alkohol trinkt? Nein, nein, so nicht. Er trinkt überhaupt nichts. Und mit dem Essen... Wie bitte? Nun, ich sage, er trinkt nicht und isst nicht. Aber hören Sie mal. Gut, ich will meine Behauptung ein wenig absichern. Er ist niemals beim Essen oder Trinken gesehen worden. Niemals. Verstehen Sie mich jetzt? Ich sage nicht, er ist nur selten dabei beobachtet worden. Ich sage ausdrücklich niemals. Sie werden es mir nicht übel nehmen, Mr. Quinn, dass ich diese Behauptung ziemlich absurd finde. Ich nicht, Dr. Lanning. Ich finde das keineswegs absurd. Nein, nein, meine Informationen sind absolut zuverlässig. Also ich stelle noch einmal ausdrücklich fest, man hat ihn nicht nur niemals essen, sondern auch niemals trinken sehen. Weder Wasser noch irgendwelche alkoholischen Getränke. Und es hat auch nie einer gesehen, dass er schlief. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die das Bild abrunden, aber ich nehme an, dass Sie auch so schon verstanden haben, was ich meine. Wenn ich Ihre Behauptung mit der Tatsache verbinde, dass Sie es für richtig halten, Mr. Quinn, sie ausgerechnet mir vorzutragen, dann gibt es wohl nur eine Schlussfolgerung. Und die wollen Sie mir offenbar andienen. Aber die ist völlig ausgeschlossen. Sie haben sich jedenfalls Ihren Reim gemacht. Alles spricht dafür, dass dieser Mann kein menschliches Wesen ist, sondern ein Roboter. Und ich sage Ihnen, dass diese Behauptung das Irrsinnigste ist, was ich jemals gehört habe. Dennoch erwarte ich von Ihnen, dass Sie zur Klärung dieses Falles beitragen, und zwar mit allen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen. Nichts dergleichen werde ich tun, Mr. Quinn. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass die Robert Company sich in die Politik einmischen wird, und gar auf solche Weise. Nein. Es wird Ihnen gar nichts anderes übrig bleiben, Dr. Lanning. Nehmen Sie mal an, ich würde die mir bekannten Tatsachen veröffentlichen. Ich meine, das Beweismaterial ist doch wohl ziemlich eindeutig. Tun Sie, was Sie wollen, Mr. Quinn. Von wollen kann gar keine Rede sein, aber klare Fakten wären natürlich bedeutend nützlicher. Auch Sie können doch wohl kaum wünschen, dass ich mit dem, was ich habe, an die Öffentlichkeit gehe. Aber wenn Sie mich dazu zwingen und Ihre Weigerung, muss ich so verstehen, ich würde es bedauern, dadurch eine neue Anti-Robot-Kampagne auszulösen. Könnte für Ihre Gesellschaft unangenehme Folgen haben, meinen Sie nicht auch? Ich darf wohl voraussetzen, dass Sie auf dem Laufenden sind über die neuerliche Verschärfung der Vorschriften. Ich meine, was die Verwendung von Robots angeht in Gegenden, die von Menschen bewohnt sind. Allerdings, das dürfen Sie. Die Robot Company ist die einzige Herstellerin positronischer Gehirne in der Welt. Wenn aber Byerly, wie ich annehme, ein Robot ist, dann besitzt er ein positronisches Gehirn. Woher hat er das, wenn nicht von der Robot Company? Ich will Ihnen raten, Sir, am besten fragen Sie ihn selbst. Nein, Dr. Lanning, so kommen Sie mir nicht davon. Sie nehmen die Sache zu leicht. Vergessen Sie nicht, dass grundsätzlich alle Robots nur vermietet, nicht aber verkauft werden dürfen. Das bedeutet praktisch, dass die Robot Company als Eigentümerin verantwortlich gemacht werden kann für alle Handlungen der Robots. Unsere Gesellschaft kann jederzeit nachweisen, dass sie seit ihrem Bestehen noch niemals einen Robot humanoiden Charakters hergestellt hat. Aber Sie könnten es, wenn Sie wollten. Wie? Ich frage das nur, weil wir ja alle Möglichkeiten ins Auge fassen müssen. Gewiss, technisch wäre es denkbar, aber... Ich nehme an, auch im Geheimen. Ich meine, ohne dass ein derartiger Vorgang in Ihren Büchern erscheint. Nein, Mr. Quinn, bei uns geschieht nichts, was nicht durch die Bücher geht. Bei der strengen Kontrolle, die die Regierung ausübt, wäre es ganz unmöglich, auch nur ein einziges positronisches Gehirn herzustellen, das nicht registriert würde. Nun ja, aber Robots nützen sich ab, gehen kaputt, funktionieren irgendwie nicht mehr und dann werden sie auseinandergenommen. Die positronischen Gehirne werden dann entweder für neue Robots verwendet, die wiederum registriert werden, oder sie werden unter Aufsicht eines Regierungsbeamten vernichtet. Tatsächlich? Und wenn nun eines, ich meine natürlich rein zufällig, einmal nicht vernichtet würde und ebenso zufällig irgendwo eine humanoide Konstruktion auf ein derartiges Gehirn wartet? So? Ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Dann verstehe ich nicht, Dr. Lenning, warum es Ihnen so schwerfällt, Mr. Barley mal unter die Lupe zu nehmen und meinen Verdacht zu entkräften, dass dieser Mann ein Robot ist. Oder ist es Ihnen lieber, den Beweis der Öffentlichkeit gegenüber anzutreten? Also gut. Wenn Sie so hartnäckig darauf bestehen, werde ich Mr. Barley einen Besuch abstatten. Gemeinsam mit Frau Dr. Calvin, unserer Robotpsychologin. Ausgezeichnet. Ja, wirklich eine gute Idee. Aber beklagen Sie sich hinterher nicht bei mir, Mr. Quinn, wenn es einen lachenden Dritten gibt. Köstlich, wirklich köstlich. Ich, ein Robot, ausgerechnet ich, der Staatsanwalt Stephen Byerly. Glauben Sie das im Ernst, Dr. Lenning? Und Sie, Madame, Sie etwa auch? Die Behauptung stammt weder von mir, Sir, noch von Frau Dr. Calvin, das sagte ich Ihnen schon. Uns wäre es durchaus recht, wenn Sie ein Homo sapiens wären, ein normales Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Und da unsere Firma Sie niemals hergestellt hat, bin ich auch ziemlich sicher, dass Sie das sind. Aber... Ganz sicher sind Sie nicht, wie? Bitte haben Sie doch Verständnis für meine Lage. Was soll ich tun, wenn ein Mann, der immerhin ein gewisses Ansehen genießt, so etwas uns gegenüber ernsthaft behauptet und mit Enthüllungen droht? Sie brauchen seinen Namen nicht zu nennen, wenn Sie glauben, die Vertraulichkeit wahren zu müssen. Nehmen wir einmal an, es sei Francis Quinn gewesen. Aber bitte, Dr. Lenning, ich hatte Sie unterbrochen. Ich sagte, der Mann genießt ein gewisses Ansehen. Auf ein Ratespiel, was seine Identität angeht, möchte ich mich lieber nicht einlassen. Trotzdem, Sir, wir sind ganz einfach auf Ihren guten Willen angewiesen, um seine Behauptungen entkräften zu können, bevor er sie veröffentlicht. Hat er Ihnen das angedroht? Ja, allerdings. Und für die Robot Company würde eine solche Veröffentlichung einen schweren Schlag bedeuten. Selbst wenn das, worum es hier geht, nie bewiesen werden kann. Verstehen Sie mich? Durchaus, Dr. Lenning. Es ist mir klar, dass Sie in einer schwierigen Lage sind. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie etwa verletzt haben sollte, aber ich habe nicht über Ihre Situation gelacht, sondern über diese unsinnige Behauptung. Was erwarten Sie denn nun von mir? Wie kann ich Ihnen helfen? Ganz einfach, Mr. Byerly. Sie brauchen sich nur in einem Restaurant an einen Tisch zu setzen und vor Zeugen eine Mahlzeit einzunehmen. Ja, das wäre die einfachste Lösung. Oder ist das zu viel verlangt, Sir? Dann glauben Sie ihm also wirklich, diesem Dummkopf, der behauptet, dass ich nicht esse und nicht trinke? Sie als Wissenschaftler, Dr. Lenning, machen sich diese Art Logik zu eigen? Man hat mich niemals essen sehen, also esse ich nicht. Quod erat demonstrandum. Nein, Sir. Das ist doch allzu billig. Jetzt bedienen Sie sich eines Advokatenkniffes, um alles noch mehr zu verwirren. Ganz im Gegenteil, ich will versuchen, das zu erklären, was Ihnen und Mr. Quinn so kompliziert erscheint. Ich schlafe nicht viel, das ist wahr, ganz bestimmt, aber schlafe ich nicht in der Öffentlichkeit. Verstehen Sie? Das wäre nun aber auch wirklich zu viel verlangt von einem Staatsanwalt. Ich meine, dass er in der Öffentlichkeit schläft. Allerdings, Madame. Und was das Essen angeht, nun, ich bin kein großer Esser, auch das ist wahr. Und ich liebe es nicht sonderlich, an großen Essen teilzunehmen. Eine Idiosynkrasie, wenn Sie so wollen, aber sie tut gewiss niemandem weh. Sehen Sie, so einfach liegen die Dinge. Und nun nehmen wir einmal an, ein gewisser jemand hätte sich vorgenommen, einen Reformpolitiker um jeden Preis aus dem Felde zu schlagen, und dieser jemand wäre bei seinen Nachforschungen auf die Eigenheiten gestoßen, die ich eben erwähnt habe. Ich glaube, so kommen wir der Wahrheit am nächsten. Alles schön und gut, Sir, aber ob Sie nun die Sache ernst nehmen oder nicht, das ganze Gerede wäre aus der Welt, wenn Sie sich mit meiner Anregung befreunden könnten, eine Mahlzeit in einem Restaurant einzunehmen. Für die nötige Publizität wäre gesorgt. Entschuldigen Sie, Madame, Sie sind hier der stille Zuhörer. Eine Frage an Sie. Aber bitte. Ich habe Ihren Namen doch richtig verstanden. Sie sind Dr. Susan Calvin. Ganz recht, Mr. Byerly. Sie sind Psychologin, nicht wahr? Robotpsychologin. Ach. Ich wusste gar nicht, dass die Psychologie der Robots so anders ist als die der Menschen. Völlig anders. Die Robots sind durchweg anständig, Sir. Oh, da versetzen Sie der Menschheit aber einen bösen Hieb. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Sie als Psychologin, ich meine, als Robotpsychologin, haben doch sicher etwas vorbereitet, woran Dr. Lenning bisher noch gar nicht gedacht hat. Und was sollte das sein? Nun, ich nehme an, Sie haben in Ihrer Handtasche etwas Essbares mitgebracht. Oder etwa nicht? Kompliment für Ihre Kombinationsgabe, Mr. Byerly. Hier, bitte. Ein Apfel. Schön. Meine Lieblingssorte. Cox Orange. Na, also. Sind Sie nun zufrieden, Dr. Lenning? Langsam, Herr Staatsanwalt. Ich war zwar auch neugierig, ob Sie den Apfel essen würden, aber beweiskräftig ist das noch keineswegs. Wie meinen Sie das, Madame? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Bitte rein theoretisch. Aber wir müssen dem Gedankengang des Mannes folgen, der die Sache verfolgt. Er wird sagen, wenn jemand einen humanoiden Robot gebaut hat, der auf eine möglichst vollkommene Imitation hin angelegt ist, dann dürfte es nicht allzu schwierig gewesen sein, ein paar Apparate einzubauen, um Essen, Schlafen und Trinken vorzutäuschen. Natürlich nur zur Benutzung in Notlagen. Und die Situation hier, das wäre dann so eine Notlage. Sie haben aber viel Fantasie, Frau Doktor. Er wirkt sehr menschlich, das muss ich zugeben. Ein wirklich erstklassiges Fabrikat. Ich wollte, unsere Firma hätte ihn hergestellt, wenn er tatsächlich ein Robot sein sollte. Moment mal. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich auf eine solche Problematik einzulassen. Auf jeden Fall bleibe ich dabei, dass eine Mahlzeit eigentlich gar nichts beweisen kann. Das können Sie halten, wie Sie wollen, meine liebe Calvin. Ich für meine Person habe nur das eine Ziel, der Robot Company aus einer schwierigen Situation herauszuhelfen. Eine Mahlzeit in aller Öffentlichkeit, ich wiederhole es, Mr. Byerly, eine einzige Mahlzeit kann die ganze Geschichte aus der Welt schaffen, ein für allemal. Es läge doch auch in Ihrem Interesse, möchte ich meinen. Es tut mir leid, Dr. Lenning, aber Sie übersehen ganz die politische Seite der Angelegenheit. Ich bin ebenso darauf aus, gewählt zu werden, wie Quinn darauf aus ist, mir den Weg zu verbauen. Wenn er die Frechheit besitzt, mich einen Robot zu schimpfen, so besitze ich die Frechheit, das Spiel nach seinen Regeln zu spielen. Soll das etwa heißen, dass Sie... Genau das, Sir. Er soll ruhig so weitermachen. Er wird sich den Strick, an dem er schließlich hängen wird, selber drehen, wird selber den Kopf hineinstecken. Das Übrige, viel wird es nicht mehr sein, besorge ich dann mit dem größten Vergnügen. Sie sind recht zuversichtlich, Sir. Kommen Sie, Lenning. Es hat gar keinen Zweck. Wir brauchen gar nicht erst zu versuchen, ihn umzustimmen. Ich sehe, Madame, Sie sind nicht nur eine Robotpsychologin, Sie verstehen sich auch auf menschliche Psychologie. Ein mageres Ergebnis. Sehr mager. Damit kann ich nicht viel anfangen. Wir haben jedenfalls getan, was Sie von uns verlangt haben. Für mich ist die Sache erledigt. Aber für mich nicht, Dr. Lenning. Für mich nicht. Frau Dr. Calvin und ich können bezeugen, dass Mr. Byerly einen Apfel aß. Es ist einfach lächerlich, ihn für einen Roboter zu halten. So, meinen Sie. War ich sein Wahlmanager auch dabei, dieser Lenton? Nein, wir haben allein mit Byerly gesprochen. Und dann hat er noch einen anderen Berater, einen Krüppel, angeblich sein alter Lehrer. Haben Sie den gesehen? Ja, als wir weggingen, haben wir im Garten einen Mann im Rollstuhl gesehen, aber nur von Weitem. Aha. Wir sind nicht Ihre Spione, Mr. Quinn. Aber vielleicht interessiert es Sie, dass der Staatsanwalt sehr zuversichtlich war, was den Wahlkampf angeht. Reiner Bluff. Ich kenne dieses Geschäft ein bisschen besser als Sie. Haben Sie schon einmal einen Politiker gesehen, der nicht den Optimisten spielte? Ich glaube, Sie sollten Ihren Gegner trotzdem nicht unterschätzen und auch nicht vergessen, dass er ein Jurist ist, der sein Handwerk versteht. Oh, keine Sorge, das vergesse ich nicht. Ich unternehme keinen Schritt, der nicht juristisch abgesichert ist. Und wie gedenken Sie nun zu beweisen, Mr. Quinn, dass Stephen Byerly ein Robot ist? Denn das behaupten Sie doch immer noch, wenn ich Sie richtig verstehe. Und darauf wollen Sie offenbar Ihren ganzen Wahlkampf aufbauen, um auf politische Argumente möglichst verzichten zu können. Wie ich das am besten beweisen kann, das wollte ich eigentlich von Ihnen erfahren, Madame. Sie gelten doch als eine Expertin auf diesem Gebiet. Es gibt nur zwei zuverlässige Beweismethoden. Mal abgesehen davon, dass Sie Mr. Byerly natürlich sezieren lassen könnten, wenn Sie vor einem Mord nicht zurückschrecken. Aber ich bitte Sie, Frau Doktor, was unterstellen Sie mir? Gar nichts, Mr. Quinn. Ich spreche rein theoretisch. Wenn diese Möglichkeit also nicht in Frage kommt, dann vielleicht eine Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen? Wie Sie das anstellen, wäre Ihre Sache. Aber meine liebe Calvin, das ist doch Unsinn. Ach, das finde ich gar nicht. Aber Sie sprachen noch von einer zweiten Methode, Frau Doktor. Was meinen Sie damit? Nun, die psychologische Methode. Man müsste sein ganzes Verhalten studieren, das würde allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen. Wäre Mr. Byerly wirklich ein positronischer Robot, wie Sie behaupten, dann müsste er die drei Grundregeln der Robotik einhalten. Kennen Sie diese Regeln, Mr. Quinn? Ja, ich habe schon mal davon gehört. Wenn wir nachweisen könnten, dass Mr. Byerly eine dieser Regeln verletzt, so würde das bedeuten, dass er kein Robot ist. Freilich funktioniert diese Prozedur nur in einer Richtung. Hält es sich nämlich an die Regeln, so beweist das gar nichts. Wieso? Das ist doch ganz einfach, Mr. Quinn. Die drei Grundregeln der Robotik decken sich völlig mit gewissen ethischen Prinzipien, denen bisweilen auch Menschen verpflichtet sind. Wie Sie leicht feststellen können, wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken. Natürlich soll jedes menschliche Wesen einen Selbsterhaltungstrieb besitzen, nicht wahr? Ja, allerdings. Sonst wäre die Menschheit wohl längst ausgestorben. Sehen Sie, für die Robots ist dies das dritte Gesetz, die Selbsterhaltung. Weiter. Der Mensch soll auch ein soziales Gewissen haben, ein Verantwortungsgefühl. Er soll Gesetzen gehorchen, soll Sitten und Gebräuche respektieren. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich bin konservativ. Das sollte er, meine ich, selbst wenn es seine Bequemlichkeit einschränkt oder seine eigene Sicherheit gefährdet. Für einen Robot ist dies das zweite Gesetz, der Gehorsam. Schließlich aber soll ein guter Mensch seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Nicht wahr, Mr. Quinn? Ja, ja, gewiss. Wir sind ja gute Christen. Er soll seinen Mitmenschen helfen und ihn beschützen, so gut er kann. Und notfalls sogar sein eigenes Leben riskieren, um ihn zu retten. Das aber ist für einen Robot das oberste Gesetz. Das Gesetz Nummer 1. Also schön und gut, Frau Doktor, aber ich möchte wissen, was das mit unserem Fall zu tun haben soll. Um es ganz schlicht zu sagen, Mr. Quinn, wenn Byerly alle Regeln der Robotik befolgt, könnte man das als Beweis dafür annehmen, dass er ein Robot ist. Die gleiche Tatsache könnte ihn aber als eine Ausnahmeerscheinung ausweisen, nämlich als einen guten Menschen. Einen sehr guten Menschen. Mit anderen Worten, Sie können überhaupt nicht beweisen, dass ein Robot ist. Vielleicht bin ich in der Lage, ihr doch noch zu beweisen, Mr. Quinn, dass Byerly kein Robot ist. Von dem Apfel, den er gegessen hat, einmal ganz abgesehen. Das ist nicht der Beweis, den ich suche, Dr. Lenning. Das wissen Sie sehr gut. Was Sie suchen, ist ganz Ihre Angelegenheit. Für mich sind die Tatsachen ausschlaggebend. Ein Robot als Staatsanwalt. Die Vorstellung ist doch geradezu absurd. Bedenken Sie doch, wie viel Unglück und Leid ein Staatsanwalt notgedrungen über eine Unzahl von Menschen bringen muss. Dieser Beruf verträgt sich doch nicht mit dem ersten Gesetz der Robotik. Oh, mein Lieber, so leicht können Sie mich nicht einwickeln. Dass er Staatsanwalt ist, macht Byerly noch lange nicht menschlich. Wissen Sie denn überhaupt nichts von seiner Tätigkeit? Haben Sie noch nie gehört, dass er sich rühmt, nie einen unschuldigen Menschen verfolgt zu haben? Und dass es Dutzende von Leuten gibt, denen man den Prozess nicht macht, weil das Beweismaterial unserem Herrn Staatsanwalt nicht genügt, obwohl er damit die Geschworenen wahrscheinlich leicht hätte überzeugen können? Das erinnert alles nichts daran, dass es für einen Robert so gut wie unmöglich ist, den Beruf eines Staatsanwaltes auszuüben. Er könnte zum Beispiel gar nicht darüber urteilen, ob ein Mensch die Todesstrafe verdient oder nicht. Ein Robert darf kein menschliches Wesen verletzen. Ganz gleich, ob es sich um den dreckigsten Lumpen handelt oder um einen Mann mit weißem Kragen und ebenso weißer Weste. Na, was das angeht, so macht Staatsanwalt Byerly wirklich keine Unterschiede. Ich meine, er nimmt keine Rücksicht auf einen weißen Kragen. Im Gegenteil. Und die Todesstrafe, die hat er noch niemals beantragt. Er hat sich sogar in aller Öffentlichkeit für ihre Abschaffung ausgesprochen. Ja, ich weiß, er beteiligt sich auch mit großzügigen Spenden an der Förderung der Kriminalpsychologie und der Forschungen auf einem Spezialgebiet der Kriminalneurologie. Weil er offenbar der Resozialisierung den Vorzug gibt vor der Straftheorie der Sühne. Das alles finde ich sehr bemerkenswert an diesem Mann. So, wirklich. Vielleicht in dem Sinne, dass allen diesen Dingen ein gewisser Robotgeruch anhaftet, wie? Vielleicht. Warum soll ich es abstreiten? Ein solches Verhalten lässt entweder auf einen Robot oder aber auf einen sehr ehrenwerten und anständigen Menschen schließen. Sehen Sie, darin hat Frau Dr. Calvin vollkommen recht, dass es da im Grunde keinen Unterschied gibt. Nun mal im Ernst, Dr. Lenning. Sie bestreiten doch nicht etwa rundweg, dass es gut möglich wäre, einen humanoiden Robot herzustellen, der sich äußerlich von einem Menschen in nichts unterscheidet. Sie haben das ja in unserem ersten Gespräch bereits zugegeben, nicht wahr? Denkbar wäre das, ja. Bei dem heutigen Stand der organischen Chemie könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man beispielsweise um ein Skelett herum, das etwa aus porösem Silikatkunststoff bestehen würde, sozusagen Fleisch und Haut wachsen ließe, die äußerlich nicht als künstlich hergestellt erkennbar wären. Die Augen allerdings, ja. Ich glaube, die müssten doch wohl wirklich menschlich sein. Dazu noch das entsprechende positronische Gehirn und einige Apparate, die in den Leib einzubauen wären, um Essen und Trinken vorzutäuschen. Dann hätte man einen humanoiden Robot. Theoretisch, betone ich. Na, sehen Sie. Und wie lange würde die Herstellung Ihrer Meinung nach dauern? Das ist schwer zu sagen, solange keine Experimente in dieser Richtung gemacht worden sind. Aber wenn man alles beisammen hätte, das Skelett, das Gehirn, die erforderlichen chemischen Substanzen, gewisse Hormonkontrollorgane und, wie gesagt, die Augen. Nun, 2 bis 3 Monate würde ich schätzen. Wollen Sie einen solchen Robot bei uns in Auftrag geben, Mr. Quinn? Ach, Unsinn. Ich wollte nur mal wissen, wie ich mir die Geburt eines humanoiden Robots vorzustellen habe und wo seine Menschenähnlichkeit aufhört. Also vielen Dank für die Hinweise. Ich werde nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, wie die Eingeweide des Staatsanwalts Beierley aussehen. Guten Abend. Haben Sie schön was angerichtet, meine liebe Calvin, mit Ihren Röntgenstrahlen. Wenn es ihm nun wirklich gelingt, ihn zu durchleuchten, und wenn er nur irgendetwas entdeckt, was ihn berechtigt, mehr Untersuchungen zu verlangen, was dann? Keine Sorge. Beierley ist mindestens ebenso schlau wie Quinn. Herr Lenton, ich habe schon auf Sie gewartet. Was Neues? Ich bin nur mit Mühe ins Haus gekommen. Beinahe hätten Sie mich verprügelt. Ich fürchte, wir können einpacken, Chef, wenn das so weitergeht. Aber nicht doch. Sie dürfen nicht gleich die Nerven verlieren, mein lieber Bob. Wenn sich mal ein paar Radau-Brüder vor meinem Haus versammeln. Was kann uns schon passieren? Wir stehen ja unter Polizeischutz. Ganz schön zugig hier, mit oder ohne Polizeischutz. Aber im Ernst, Steve, der Wind weht uns ins Gesicht, wir wollen uns nichts vormachen. Na wenn schon, der Wahlkampf hat ja noch gar nicht begonnen, Bob. Bis dahin kann der Wind sich noch 10-mal drehen. Quinn hat gewonnenes Spiel, seit er Sie zum Robot gestempelt hat, Mr. Beierley. Ja, das hat er schlau angefangen, dieser Gauner. Zuerst die Flüsterpropaganda und die faulen Witze auf Ihre Kosten und jetzt diese Demonstrationen. Eine neue Anti-Robot-Kampagne, wie es hier lange nicht gegeben hat. Sie hätten sich früher zur Wehr setzen müssen, Steve, aber Sie wollten ja nicht auf mich hören. Quinn soll sich blamieren, so gut er kann. Die Quittung wird er bekommen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, aber Sie sind zu beneiden um Ihren Optimismus, Steve. Er wirkt immer wieder ansteckend. Übrigens, die Robots-Kompanie sitzt auch ganz schön in der Tinte. Das Verwaltungsgebäude wird von den Demonstranten regelrecht belagert. Der Werkschutz ist bewaffnet worden. Außerdem großes Polizeiaufgebot. Man befürchtet offenbar das Schlimmste. Nanu? Ist das nicht Harrowy, der da aus dem Polizeiauto steigt? Der Büttel von Mr. Quinn? Ja, scheint so. Er schwenkt ein Schriftstück und grinst in die Fernsehkameras. Die Reporter umdrängen ihn. Ja, was hat denn das zu bedeuten? Na, Mr. Harrowy, hat's geklappt? Ja, der Richter hat unterschrieben. Hier ist der Durchsuchungsbefehl. Dann mal rein ins Vergnügen. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Das ist der Held des Tages, Harrowy. Sie kommen auf die Titelseite, wenn Sie Erfolg haben. Und ins Fernsehen auch. Ich werde mir alle Mühe geben, aber jetzt lasst mich erst mal durch. Der Kandidat ist unterwegs, deshalb hat er sich auch versteckt. Also los. Freie Bahn für Harrowy. Aber nur für Mr. Harrowy und die beiden Beamten. Alle anderen zurücktreten. Wo bleibt denn da die Pressefreiheit? Mir scheint, Sie verwechseln da etwas, Sir. Hier geht es wohl eher um Hausfriedensbruch. Zurücktreten, bitte. Schon gut, schon gut. Sie wünschen, meine Herren? Ich möchte Mr. Beierley sprechen. Er ist im Augenblick nicht zu sprechen, aber vielleicht kann ich ihm etwas ausrichten. Ich bin sein Sekretär. Nicht zu sprechen? Für mich schon. Hier, bitte. Ein Haussuchungsbefehl. Na, dann kommen Sie ja rein. Aber nur Sie. Und die beiden Beamten, Sie gehören zu mir. Na, Lenton, was gibt es? Eine Botschaft von Mr. Quinn. Eine Unverschämtheit, die ihm ähnlich sieht. Ich muss da sehr bitten, es handelt sich um eine richterliche Verfügung. Was für eine Verfügung, darf ich mal sehen? Bitte. Ich bin beauftragt, Herr Staatsanwalt, dieses Haus nach illegalen mechanischen Imitationen menschlicher Wesen und nach Robots jeglicher Art zu durchsuchen. In Ordnung, Mr. Harvey, fangen Sie ruhig an. Bitte, Lenton, begleiten Sie die Herren. Am besten führen Sie sie vielleicht zunächst in den Keller. In den Keller? Ja nun, was glauben Sie denn, wo wir die Robots versteckt haben? Aber wir können auch auf dem Dachboden anfangen, ganz wie Sie wollen. Na los, kommen Sie schon, ich habe noch was anderes zu tun. Moment, nicht so hastig. Das wird vielleicht alles gar nicht nötig sein. Wir haben nämlich einen ganz präzisen Auftrag. Und zwar? Also, um es gerade herauszusagen, Sir, Wir sollen sie persönlich durchleuchten. Ich meine, durchsuchen. Mich? Unglaublich, so eine Frechheit. Und wie wollen Sie das anstellen, Mr. Harrowby? Wir haben einen Durchdringungsstrahler bei uns. Ah, mit anderen Worten, Sie wollen eine Röntgenaufnahme von mir machen, wie? Sind Sie dazu ermächtigt? Sie haben ja den Haussuchungsbefehl gesehen. Ja, ja. Ach, würden Sie ihn mir bitte noch einmal zeigen? Sie Wert darauf legen? Ich lese hier als Beschreibung dessen, was Sie zu durchsuchen haben, wörtlich Folgendes. Das Wohnhaus 355 Willow Grove, Eigentümer Stephen Byerly, sowie eine etwa dazugehörige Garage und alle übrigen Nebengebäude. Das ist soweit in Ordnung. Aber diese Verfügung besagt absolut nichts über eine eventuelle Durchsuchung meines Inneren. Wenn Sie glauben, ich hätte vielleicht einen Roboter in der Tasche, dann können Sie meine Kleidung durchsuchen. Aber nicht mehr. Ist das klar? Ja. Meine Taschen können Sie auch durchsuchen, Mr. Harrowby. Aber Vorsicht, mein Roboter beißt. Ich habe das Recht, Mr. Byerly, jedes Versteck zu durchsuchen. Jedes Möbelstück und alles andere, was sich in Ihrem Hause befindet. Unter anderem fand ich Sie persönlich hier. Ja, ganz recht, Sie fanden mich in dem Hause, das mir gehört. Aber ich bin kein Teil des Hauses und auch kein Möbelstück. Als ein erwachsener, vollverantwortlicher und normaler Bürger habe ich nach der Verfassung gewisse Rechte, wie Ihnen bekannt sein dürfte. Wenn Sie mir aber in der Weise zu Leibe rücken wollen, wie Sie es angedeutet haben, so würden Sie meine persönlichen Rechte verletzen. Davon möchte ich Ihnen dringend abraten, weil der Haussuchungsbefehl dazu ganz einfach nicht ausreicht. Aber angenommen, Sie sind ein Roboter, dann haben Sie keine persönlichen Rechte. Also da hört doch alles auf. Völlig korrekt, Mr. Harrowby. Nur haben Sie eine Kleinigkeit ganz übersehen. Dieses Schriftstück bescheinigt, dass ich ein menschliches Wesen bin. Wo bitte? An welcher Stelle? Wo es heißt, das Wohnhaus Eigentümer Stephen Byerly. Ein Roboter kann kein Eigentümer sein, das sollten Sie als Vollzugsbeamter eigentlich wissen. Und nun bitte ich Sie und Ihre Begleiter, mein Haus zu verlassen. Na endlich, darauf warte ich schon lange. Richten Sie Ihrem Auftraggeber aus, Mr. Harrowby, dass er eine einstweilige Verfügung zu gewärtigen hat, sowie eine Zivilklage, die ihn zwingen wird, seine Behauptung zu beweisen, ich sei ein Roboter. Wir werden sehen. Oder aber er wird sich für den Versuch, meine verfassungsmäßigen Rechte anzutasten, eine Strafe einhandeln, dass ihm die Augen übergehen. Bitte sagen Sie ihm das. Wörtlich. Sie sind ein aalglatter Jurist, aber ich habe, was ich brauche. Ja, es geht auch so. Ach, ein Schuss aus der Tasche. Hoffentlich ist die Aufnahme nicht verwackelt. So, das hätten wir geschafft. Wie ist es verlaufen, Mr. Harrowby? Ja, erzählen Sie. Ist er nun ein Roboter oder nicht? Kein Kommentar. Aber morgen haben wir vermutlich was Neues für uns. Ja, ohne Übertreibung, etwas ganz Neues. Eine Röntgenaufnahme. Hallo, ihr Byerly? Quinn. Ach, Mr. Quinn. Nun, Sie wünschen? Ich dachte, es würde Sie vielleicht interessieren, Byerly, dass ich beabsichtige, die Tatsache bekannt zu geben, dass Sie einen Schutzpanzer gegen Röntgenstrahlen tragen. Ah, was Sie nicht sagen. Einen Schutzpanzer. Ich nehme an, das haben Sie herausgefunden, als es sich zeigte, dass die von Ihrem Gehilfen Harrowby gemachte Aufnahme unterbelichtet war, wie? Sie sind sich da wohl darüber klar, Byerly, welche Schlussfolgerungen die Öffentlichkeit daraus ziehen wird, dass Sie es nicht wagen, sich einer Röntgenanalyse zu stellen. Hm. Und was glauben Sie, wird die Öffentlichkeit von den Methoden halten, mit denen Sie und Ihre Leute versuchen, sich über die verfassungsmäßigen Rechte eines Bürgers hinwegzusetzen? Kein Teufel wird sich darum scheren. So, meinen Sie. Obgleich diese Dinge doch eigentlich kennzeichnend sind für die Verschiedenheit unserer Wahlfeldzüge, finden Sie nicht auch? Sie kümmern sich wenig um die Rechte des einzelnen Bürgers. Das unterscheidet uns. Sehen Sie, ich kann einer Röntgenanalyse schon deshalb nicht zustimmen, weil ich aus Prinzip meine Rechte als Bürger aufrechterhalten möchte. Genauso, wie ich die Rechte anderer schützen werde, wenn man mich wählt. Daraus können Sie gewiss eine interessante Rede machen, nur wird Ihnen keiner glauben. Das klingt alles ein bisschen zu edel, wissen Sie? Übrigens noch etwas anderes. Das Personal in Ihrem Hause war gestern nicht vollständig. Wieso? Nach dem mir vorliegenden Bericht fehlte eine Person, ein Krüppel. Ein Krüppel. Ja, ganz recht. Es handelt sich um einen alten Lehrer, der bei mir lebt. Zurzeit befindet er sich auf dem Lande, schon seit einigen Wochen. Eine wohlverdiente Ausspannung. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ihr Lehrer. Aha. Eine Art von Wissenschaftler, nicht wahr? Er war Anwalt, ehe er zum Krüppel wurde. Heute besitzt er eine Regierungslizenz als Biophysiker und hat sein eigenes Laboratorium. Seine Arbeiten sind zwar kaum von großer Bedeutung, mehr ein Zeitvertreib, aber wenn es Sie interessieren sollte, Sie sind alle registriert bei der zuständigen Behörde. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Und was weiß dieser Lehrer über die Herstellung von Robots? Es ist schwierig für mich, seine Kenntnisse zu beurteilen auf einem Gebiet, mit dem ich selbst so gar nicht vertraut bin. Wäre er vielleicht zufällig in der Lage, sich positronische Gehirne zu verschaffen? Wohl kaum. Aber das müssten doch eigentlich Ihre Freunde bei der Robot Company am besten wissen. Ich will es kurz machen. Ihr verkrüppelter Lehrer ist der wirkliche Stephen Byerly. Sie aber sind ein Robot. Nicht Sie haben den bewussten Autounfall erlitten, sondern er. Das werden wir anhand der Akten beweisen. Tatsächlich? Dann tun Sie es doch. Meine besten Wünsche begleiten Sie. Vielleicht werden wir auch Ihrem angeblichen Lehrer, dem Biophysiker, mal einen kleinen Besuch auf dem Lande abstatten, um zu sehen, was er dort so treibt. Das wird nicht ganz einfach sein, Mr. Quinn. Sehr zu Ihrem Nachteil ist mein angeblicher Lehrer ein kranker Mann. Er macht eine Kur, er befindet sich in einem Sanatorium. Mit anderen Worten, nach der Verfassung ist sein Recht noch stärker als mein eigenes. Es dürfte Ihnen kaum gelingen, einen Haussuchungsbefehl gegen ihn zu erwirken, ohne dass Gefahr im Verzuge ist. Aber wie dem auch sei, ich werde jedenfalls der Letzte sein, der Sie daran hindert, sich noch einmal auf die gleiche Weise bloßzustellen. Byerly, warum machen Sie weiter? Geben Sie es auf, es hat keinen Zweck. Sie haben keine Aussicht, gewählt zu werden. Allein die Tatsache, dass Sie überhaupt keinen Versuch gemacht haben, sich von dem Verdacht reinzuwaschen, ein Robot zu sein, genügt doch schon, um die Leute davon zu überzeugen, dass Sie einer sind. Sehen Sie das nicht ein? Ich sehe die Dinge etwas anders, Quinn. Bisher war ich ein ziemlich unbekannter Staatsanwalt. Jetzt bin ich zu einer weltbekannten Figur geworden, ja. Sie haben mir zu einer großen Publizität verholfen. Aber Byerly, Sie sind doch ein Robot. Das behaupten Sie. Aber Sie haben es nicht bewiesen. Für die Wähler genügen unsere Beweise. Das werden Sie schon sehen. Wenn Sie so sicher sind, die Wahl zu gewinnen, dann gratuliere ich Ihnen schon jetzt. Leben Sie wohl, Mr. Quinn. Sie haben gesiegt. Nein, Steve, was Sie da vorhaben, ist eine Kateridee. Eine Wahlkundgebung unter freiem Himmel. Wie stellen Sie sich das vor? Quinn wird Ihnen die Anti-Robot-Fanatiker auf den Hals setzen. Diesen organisierten Mob. Ich rate Ihnen dringend davon ab, wenn Sie nicht lebensmüde sind. Warum wollen Sie unbedingt vor einer Menschenmenge sprechen, die nur darauf wartet, dass man sie auseinandernimmt? Weshalb übertragen wir die Rede nicht einfach über einen Fernsehsender? Aber Lenten, Sie wollen doch, dass ich die Wahl gewinne. Oder etwa nicht? Ich will Ihr Leben retten, Steve. Weiter nichts. Die Wahl gewinnen. Hören Sie doch auf. Ich habe getan, was ich konnte, um Ihre Qualitäten ins rechte Licht zu rücken und die Wähler für Sie zu gewinnen. Aber Sie haben mich im Stich gelassen. Ich bitte ja, Sie. Das ist die Wahrheit. Sie haben nicht auf meine Ratschläge gehört und sind Quinn nicht rechtzeitig entgegengetreten. Sie haben ihm das Feld überlassen. Wie wollen Sie jetzt noch die Wahl gewinnen? Das werden Sie schon sehen, mein Lieber. Man wird Sie niederschreien, glauben Sie mir. Man wird Sie überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Ja, ich fürchte sogar, es wird zu Tätlichkeiten kommen. Ich kann für nichts mehr einstehen. Na, da scheint ja einiges los zu sein. Ich weiß nicht, meine liebe Calvin, ob wir dieser Menge gewachsen sind. Ach, halb so schlimm. Wir werden uns am Rande halten. Halt, hier ist ein Parkplatz. Ah ja, ich sehe. Sagen Sie mal, was versprechen Sie sich eigentlich von diesem Spektakel? Warum haben Sie mich hierher geholt? Um meine Neugier zu befriedigen. Sie wissen ja, Neugier ist eine Berufskrankheit der Psychologen. Ach so. Ehrlich gesagt, mein lieber Lenning, das Phänomen Byerly fängt an, mich zu interessieren. Nach menschlichem Ermessen hat er keine Chancen mehr. Aber er gibt trotzdem nicht auf. Finden Sie das nicht auch bemerkenswert? Man könnte auch sagen, närrisch. Also, dann wollen wir mal sehen, wo wir uns unauffällig postieren können. Moment mal. Was ist? Da, der Mann im Rollstuhl. Er kommt mir bekannt vor. Ihnen nicht auch? Ach, ist sie mein... Ja, das ist er. Dieses vernarbte Gesicht. Ich kann mich genau erinnern. Das ist der Krüppel, den wir bei Byerly im Garten gesehen haben. Ja, merkwürdig. Er scheint sich verstecken zu wollen, hier hinter dem Gebüsch. Warum? Das möchte ich auch gerne wissen. Ich muss ihn kennenlernen. Gut, ich warte hier auf Sie. Entschuldigen Sie, Sir. Ich glaube, wir sind uns schon einmal begegnet. Nicht, dass ich wüsste, Madame. Bei Mr. Byerly im Garten vor ein paar Monaten. Aber vielleicht haben Sie mich damals nicht gesehen. Geht das schon lange so, dieses Gejohle? Ja, sie schreien ihn nieder. Man versteht kein Wort. Ich fürchte, er hat kaum noch Aussichten, Gouverneur zu werden. Und ich sage Ihnen, er wird die Wahl gewinnen, trotz allem. Er ist unser bester Mann. Er muss gewinnen. Jedenfalls ist er besser als Quinn. Darin sind wir uns einig. Sie kennen Beyerly schon lange, nicht wahr? Sie kennen ihn gut. Ja, wie meinen eigenen Sohn. Aber nicht, dass Sie glauben, ich überschätze ihn. Er hat auch Fehler. Er ist zu gutmütig, zu anständig, zu ehrlich. Was ist da los? Da will ein Mann auf die Tribüne, aber ein Polizist hält ihn zurück. Ich kann nicht sehen. Was für ein Mann? Ein komischer Kerl. Sieht aus wie eine Vogelscheuche. Seine Ärmel sind viel zu kurz. Das ist der Richtige. Einen Adonis können wir jetzt nicht gebrauchen. Wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie herauf. Ja, ich habe eine Frage. Ich wollte Sie fragen, Mr. Beyerly, ob Sie ein Mann sind oder ein Robot. Wenn Sie kein Robot sind, dann beweisen Sie es doch endlich mal. Schlagen Sie zu. Los, schlagen Sie mich doch. Sonst behaupte ich, Sie sind und bleiben ein Robot. Ein Monstrum ohne Herz und Magen. Ein Automat. Was ist passiert? Beyerly hat ihm einen Kinnhaken versetzt. Der Mann ist zu Boden gegangen. Was habe ich Ihnen gesagt, Madame? Stephen Beyerly gewinnt die Wahl. Jetzt gewinnt er sie ganz bestimmt. Los, wir müssen verschwinden. Es wimmelt hier von Reportern. Ich möchte nicht gerne, dass man uns wieder hineinzieht in diese Geschichte. Gut, ich komme. Leben Sie wohl, Sir. Empfehlen wir Mr. Beyerly. Mein Name ist Calvin. Danke, Frau Doktor. Das ist erstaunlich, dieser plötzliche Stimmungsumschwung. Ich wusste gar nicht, dass Staatsanwalt Beyerly über so schlagende Argumente verfügt. Na, sehen Sie, das Spektakel hat sich also doch gelohnt. Ach, Dr. Lenning, das trifft sich gut. Ich möchte Sie etwas fragen. Da ist uns schon einer auf den Fersen. Kommen Sie, meine Liebe, steigen Sie ein. Was sagen Sie zu dieser Wendung, Dr. Lenning? Was soll ich sagen? Mr. Beyerly ist offenbar ein guter Boxer. Und Sie, Frau Dr. Calvin, was halten Sie von diesem Kinnhaken? Ist Beyerly nun ein Robot oder nicht? Das war menschlich. Sehr menschlich. Kommen Sie herein, Frau Dr. Calvin. Es freut mich, Sie zu sehen. Meinen Glückwunsch, Mr. Beyerly, zu Ihrem Wahlsieg. Oh, danke. Sie haben Quinn einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit einem einzigen Schlag, genau im richtigen Augenblick. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, Sir? Das war doch wohl sehr menschlich. Auch nach Ihrer Meinung, wie ich in den Zeitungen gelesen habe. Gewiss, aber ich frage mich, ob es wirklich ein reiner Zufall war. Nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen nachgeholfen, aber bitte erzählen Sie das nicht, Mr. Quinn. Keine Sorge, ich gehöre nicht zu seinen Anhängern. Ich habe ganz einfach den Spieß umgedreht und habe mir die Vorarbeit zunutze gemacht, die er geleistet hatte. Ein bisschen Flüsterpropaganda, ich hätte noch nie einen Menschen geschlagen und sei unfähig, das zu tun und so weiter. Kurz, wenn einer mich provozieren würde und ich schlüge nicht, so wäre dies ein ganz sicherer Beweis dafür, dass ich ein Robot sei. Die Wahlkundgebung unter freiem Himmel war dazu bestimmt, die Probe aufs Exempel zu machen. Und selbstverständlich fand sich ein Dummkopf, der mir auf den Leim ging. Im Grunde genommen ein Winkeladvokatentrick, ich weiß. Aber ich glaube, es war die einzig richtige Antwort auf die Methoden von Mr. Quinn. Wie ich sehe, sind Sie nebenbei auch Psychologe, Mr. Beyerly. Ich nehme an, jeder Politiker muss das sein. Aber ehrlich gesagt, ich habe es fast ein wenig bedauert, dass die Angelegenheit diese Wendung nehmen musste. Ich meine, dass es nicht anders ging. Wissen Sie, ich mag Robots. Ja, ich mag sie lieber als menschliche Wesen. Vorsicht, Frau Doktor, mit mir können Sie ja so reden, aber... Angenommen, man könnte einen Robot herstellen, der in der Lage wäre, einen hohen Regierungsposten einzunehmen. Ich glaube, niemand würde ihm gleichkommen. Nach den Gesetzen der Robotik wäre er außerstande, dem Menschen Schaden zuzufügen. Er wäre weder der Tyrannei fähig noch der Korruption, der Dummheit oder des Vorurteils. Wenn seine Zeit um wäre, würde er freiwillig abtreten, trotz seiner längeren Lebensdauer, weil es ihm ganz einfach unmöglich wäre, die Menschen wissen zu lassen, dass sie von einem Robot regiert wurden, da dieses Wissen sie ja verletzen würde. Ja, es wäre wirklich eine ideale Lösung. Sie vergessen nur, dass ein Robot vielleicht doch einmal versagen könnte. Niemals ist dir das positronische Gehirn, soviel ich weiß, in seiner Komplexität dem Menschlichen bisher gleichgekommen. Nun, er würde Ratgeber haben. Auch ein menschliches Gehirn ist nicht in der Lage, ohne die Hilfe anderer zu regieren. Und vielleicht hätte er sogar besonders gute Ratgeber. Besonders geschickte. Warum lächeln Sie, Frau Dr. Calvin? Weil mir gerade einfiel, dass Mr. Quinn nicht an alles gedacht hat. Sie wollen sagen, an seiner Geschichte könnte doch etwas dran sein? Etwas mehr, als es den Anschein hat, möchte ich mal sagen. Vor der Wahl befand sich doch Ihr alter Lehrer, von dem Quinn behauptet, er sei der wirkliche Stephen Byerly, fast 3 Monate auf dem Lande, ich weiß nicht wo. Zu Ihrer großen Wahlkundgebung kam er rechtzeitig zurück. Ich habe ihn zufällig gesehen in seinem Rollstuhl. Warum sollte dieser geheimnisvolle Biophysiker nicht wiederholt haben, was er nach Meinung von Mr. Quinn schon einmal vollbracht hatte? Zumal die zweite Aufgabe verglichen mit der ersten ja wirklich recht einfach war. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Was ich meine? Nun, dass es nur einen einzigen Fall gibt, in dem ein Robot ein menschliches Wesen schlagen kann und darf. Und das wäre? Wenn dieses menschliche Wesen eben auch nur ein Robot ist. Leben Sie wohl, Mr. Byerly. Ich hoffe, in 4 Jahren meine Stimme für Ihre Wahl zum Präsidenten abgeben zu dürfen. Ich, der Robot, muss Sie leider darauf hinweisen, Frau Dr. Calvin, dass mir das alles doch ziemlich weit hergeholt scheint. Ja, das war der Anfang seiner erstaunlichen Karriere. Er wurde zwar nicht Präsident, aber was er geleistet hat, das wissen Sie ja. Und vor einem Jahr ist er abgetreten, freiwillig abgetreten, weil er wusste, dass seine Zeit um war. Aber das soll doch wohl nicht heißen, Frau Doktor, dass Byerly... Ich meine, dass wir einen Robot begraben haben? Das wird man niemals mehr eindeutig feststellen können. Aber ich glaube, er war einer. Er hat sich atomisieren lassen, weil er offenbar jeglichen Beweis unmöglich machen wollte. Ja, wir werden für immer auf eine klare Beantwortung dieser Frage verzichten müssen. Und schließlich, was macht das schon aus? Na, ich bitte Sie, ein Robot. Der große Byerly, ein ganz gewöhnlicher Robot? Ein Vorurteil, das völlig unvernünftig ist, junger Mann. Auch Sie sind nicht frei davon, wie ich sehe. Byerly war ein ausgezeichneter Gouverneur. Danach wurde er Koordinator unserer Region. Und als im Jahre 2044 die 4 großen Wirtschaftsregionen der Erde sich zu einer Föderation zusammenschlossen, wurde er der erste Weltkoordinator. Zu jener Zeit aber regierten ohnehin bereits die Denkmaschinen die Welt. Ja, ich weiß, Frau Doktor, aber... Aber, die Denkmaschinen sind Robots, auch wenn sie keine Arme und Beine mehr haben, sondern nur noch aus einem Gehirn bestehen. Aber sie gehorchen denselben Gesetzen. Das erste dieser Gesetze besagt, dass sie der Menschheit nicht schaden dürfen. Und sie regieren die Welt. Ja, sie regieren sie mit Vernunft, wie sie zugeben werden. Auf jeden Fall regieren sie besser als die alten Bombenbrüder, die nie einen anderen Ausweg wussten als die Gewalt. Ja, junger Mann, das ist meine Meinung. Ohne die Denkmaschinen wäre die Welt aus dem Chaos nie mehr herausgekommen. Sie hörten, der Gouverneur ist zu perfekt. Nach einem Motiv aus dem Science-Fiction-Klassiker I, Robot von Isaac Asimov. Es sprachen Melanie de Graaf, Arnold Richter, Kurt Lieck, Heinz Schimmelpfennig, Ulrich Matschos, Gerold Kraul und viele andere. Bearbeitung Karl Dietrich Karls. Regie Andreas Weber Schäfer. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1969.